Kapitel 6. Der Vater von Franz hat in Hohenfeld eine Wirtschaft mit Biergarten. Franz ist Koch in dieser Wirtschaft. Seine Spezialität ist Schnitzel und Kartoffelsalat. Maria ist Kellnerin. Sie kann 8 Krüge Bier tragen. Ein Krug Bier hat 1 Liter. Das ist normal in Bayern. Kapitel 7. Franz ist fasziniert von München. Es gibt viele interessante Leute. Und es gibt viele Luxusautos. Die Geschäfte sind groß und modern. Die Frauen sind attraktiv. Kapitel 8. Maria ist ein bisschen irritiert von München. München ist groß. Es gibt Millionen von Menschen. Es gibt viele Autos. Es ist laut. Die Hektik ist enorm. Die Mode ist ziemlich exzentrisch. Und die Frauen sind anders als in Hohenfeld. Kapitel 9. Es ist 12 Uhr. Franz sagt: Ich habe Hunger. Maria sagt: Ich auch. Franz ruft: Kellnerin, bitte 4 Paar Weißwurst. Maria ruft: Und 2 Krüge Bier. Kapitel 10. Die Kellnerin bringt die Wurst und das Bier. Die Kellnerin trägt ein Dirndl. Sie hat dicke Arme. Franz denkt: Wie Maria. Schön. Maria denkt: Es ist gut, dass es die traditionellen Frauen auch in der Stadt gibt.